All right, I'm going to start. Okay, ich fange an. So the reason why I decided to do this live, der Grund, warum ich dies live mache, ist folgender. Is because when something comes to me out of nowhere, wenn etwas zu mir aus dem Nichts kommt, I am paying very close attention to it. Achte ich sehr genau darauf. Because I have the assurance that this is something that God is saying to me. Denn ich habe die Gewissheit, dass dies etwas ist, was Gott zu mir sagt. Let me explain it to you. Ich erkläre es dir. There are some things that you meditate on, some things that you pray about, and then in this conversation God speaks to you. Es gibt Dinge, über die du meditierst, Dinge, über die du betest, und in diesem Gespräch spricht Gott mit dir. Well, then there are some things you're not even thinking about something. Dann gibt es Dinge, an die du noch nicht einmal gedacht hast. It's like you're thinking about something else. Du denkst an etwas ganz anderes. And then out of nowhere, from your spirit, und dann hast du aus dem Nichts, aus deinem Geist, you kind of have this sensation that you are interrupted in what you're thinking. Du hast dieses Empfinden, dass du in deinen Gedanken unterbrochen wirst. And it's almost like God enters your thoughts and he interrupts them. Es ist fast so, als ob Gott deine Gedanken betritt und sie unterbricht. And when that happens to me, I've learned to pay very close attention. Wenn ich das erlebe, habe ich gelernt, sehr genau darauf zu achten. I usually stop everything I'm doing. Normalerweise höre ich mit allem auf, was ich tue. Sometimes in meetings, you know, like we have a meeting where we have to decide many important things. Manchmal bin ich in Meetings. Wir haben zum Beispiel ein Treffen, in dem wir viele wichtige Entscheidungen treffen müssen. And in the middle of that meeting, this happens. Und mitten in diesen Treffen passiert das. So I'm going to stop what I'm doing. Ich höre mit dem auf, was ich tue. I'm going to either take paper and pen on my iPad and write these things down quickly. Ich nehme Papier und Stift oder mein iPad und ich schreibe diese Dinge schnell auf. Because I've learned that this is something that God is saying to me. Denn ich habe gelernt, dass dies etwas ist, was Gott zu mir sagt. And this is the same thing that happened. Und genau das ist passiert. I was sitting on the airplane. Ich saß im Flugzeug. I was doing something completely different. Ich tat etwas ganz anderes. And suddenly I was kind of interrupted by God. Und plötzlich wurde ich irgendwie von Gott unterbrochen. And God said, my children have to urgently learn important lessons from the pandemic. Und Gott sagte, meine Kinder müssen dringend wichtige Lektionen aus der Pandemie lernen. And I had the feeling of urgency too. Ich hatte auch das Gefühl der Dringlichkeit. So I immediately stopped what I was thinking and doing, got my iPad and wrote these things down. Also hörte ich sofort mit den Dingen auf, die ich dachte und tat, und nahm mein iPad und schrieb diese Dinge auf. And of course, then I continued to think and pray about these things. Natürlich habe ich dann noch weiter über diese Dinge nachgedacht und gebetet. And I realized there is an urgency in the things that I'm sharing with you today. Ich habe festgestellt, dass es eine Dringlichkeit bei den Dingen gibt, die ich heute mit dir teile. And I'm not talking to the world. Ich spreche nicht mit der Welt. Although I believe the world should learn this lesson too. Obwohl ich glaube, dass die Welt diese Lektion ebenfalls lernen sollte. I'm talking about the children of God, people who call themselves Christian. Aber ich spreche über die Kinder Gottes, Menschen, die sich Christen nennen. And I'm sure some of those things you've heard me say. Ich bin sicher, dass du manche von diesen Dingen schon von mir gehört hast. But I want to say these things today with a honest, sincere and prophetic urgency. Doch ich will diese Dinge heute mit einer ehrlichen, ernsthaften und prophetischen Dringlichkeit sagen. Because if we don't learn these lessons quickly, denn wenn wir diese Lektionen nicht schnell lernen, there will come a moment when you will not have time to learn them anymore. Wird ein Moment kommen, wenn du keine Zeit mehr hast, sie zu lernen. And then the consequences could be very serious. Und dann können die Konsequenzen sehr gravierend sein. The first thing that God said to me as I was sitting on the plane. Das erste, was Gott zu mir sagte, als ich im Flugzeug saß. Never for one instant open your heart to fear. Öffne dein Herz niemals auch nur eine Sekunde lang für Angst. Never do that. Tu das nie. Do you know, Daniel had no idea what I was going to share here this morning. Daniel hatte keine Ahnung, was ich heute Morgen teilen würde. When he walked in here just before we started this live, that's exactly what he talked to me about. Als er hereinkam, unmittelbar bevor wir mit dem Live begannen, sprach er genau darüber mit mir. Listen, if you open your heart to fear, wenn du dein Herz für Angst öffnest, maybe today it will have some minor consequences. Dann hat es heute vielleicht ein paar kleinere Konsequenzen. But I tell you, there comes a time where it could actually cost your life. Aber ich sage dir, es kommt eine Zeit, in der es dich tatsächlich das Leben kosten kann. You know, I remember the very beginning when the whole pandemic happened. Ich erinnere mich noch gut an den Anfang, als die ganze Pandemie begann. God showed me how fear would be the dominating distracting force in the pandemic and not the COVID itself. Gott zeigte mir, dass Angst die dominierende ablenkende Kraft in der Pandemie sein würde und nicht COVID selbst. I don't think many Christians understand the incredible force of fear. Ich denke nicht, dass viele Christen die unglaubliche Kraft von Angst verstehen. You know, I avoid even the phrase I am afraid. Ich vermeide sogar den Ausdruck, ich fürchte mich. I've become so sensitive that when I hear anybody say I'm afraid, I say, what? Are you afraid? Ich denke, dass ich so sensibel bin, dass ich, wenn ich höre, wie jemand ich fürchte, sagt, frage, was, du hast Angst? And you know, some people think maybe I'm a little over the top. Manche Menschen denken, dass ich ein bisschen übertreibe. But I'm telling you, there will come a time where fear will kill you. Aber ich sage dir, es wird eine Zeit kommen, der dich Angst umbringen wird. So we have to become very sensitive to the very idea that we open our hearts to fear. Deshalb müssen wir sehr sensibel gegenüber dem Gedanken sein, dass wir unser Herz für Angst öffnen. Do you know, fear is so contagious. Angst ist so ansteckend. It will grip your heart if you're not very careful. Sie wird dein Herz packen, wenn du nicht sehr aufpasst. You know, there is one sentence I read in the Bible when I was a kid and I thought, this is really interesting. Es gibt einen Satz in der Bibel, den ich bereits als Kind gelesen habe. Ich dachte, das ist wirklich interessant. After Jesus rose from the dead, nachdem Jesus von den Toten auferstanden ist, the Bible says that the disciples locked themselves away out of fear of the Jews. Sagt die Bibel, dass die Jünger sich selbst einsperrten, weil sie Angst vor den Juden hatten. They made a decision that didn't even make sense out of fear. Aus Angst trafen sie eine Entscheidung, die nicht einmal Sinn ergab. Jesus told them that he will resurrect, everything is going to be fine. Jesus hatte ihnen gesagt, dass er auferstehen würde, alles wird gut werden. So as Christians we've got to become really sensitive to fear. Als Christen müssen wir also wirklich sensibel gegenüber Angst sein. The moment any emotion of fear tries to come to us, quickly making proactive decision, I will close my heart. In dem Moment, in dem irgendeine emotionale Angst versucht, zu dir zu kommen, musst du schnell eine proaktive Entscheidung treffen. Ich werde mein Herz verschließen. I will not allow this in my heart. Ich erlaube das nicht in meinem Herzen. I'll walk by faith, I do not walk by fear. Ich lebe im Glauben, ich wandle nicht in Angst. And I'll tell you why this is so serious. Ich sage dir, warum das so ernst ist. Because if you're not learning this now, wenn du das nicht jetzt lernst, and make it a lifestyle, und es zu deinem Lebensstil machst, when terrible things are happening, you will not calm down and think, well, maybe I shouldn't be afraid. Dann wirst du, wenn schreckliche Dinge passieren, nicht ruhig werden und denken, vielleicht sollte ich keine Angst haben. So we have to make this radical decision. Fear will never have a place in my life. Deshalb müssen wir die radikale Entscheidung treffen, Angst wird niemals einen Platz in meinem Leben haben. Fear is destructive. Angst ist zerstörerisch. Things I will be afraid of, I myself will make happen. Dinge, vor denen ich Angst habe, lasse ich selbst geschehen. Second lesson that we have to learn from the pandemic. Die zweite Lektion, die wir aus der Pandemie lernen müssen, never run from trouble. Laufe nie vor Schwierigkeiten davon. Face it head on. Stelle dich dem Problem. Do you know, there are so many people, they try to run, hide, protect themselves from the COVID. Es gibt so viele Menschen, die versuchen, vor COVID wegzulaufen, sich zu verstecken und zu schützen. You have to learn the lesson. This is not how we walk victorious through difficult times. Du musst die Lektion lernen. Dies ist nicht die Art, wie wir siegreich durch schwierige Zeiten gehen. I love that story. I know it doesn't fit into many people's thinking. Ich liebe diese Geschichte und ich weiß, dass sie nicht in das Denken von vielen Menschen passt. Many people don't think that's true faith. Viele Menschen denken nicht, dass dies wahrer Glaube ist. And that's okay. Und das ist okay. The three men that were thrown into the fiery fire in the fiery furnace in Daniel. Die drei Männer, die in den Feuerofen geworfen wurden in Daniel. Do you know what they said? Weißt du, was sie sagten? They said, "We will not bow before you, King." Sie sagten, wir werden uns vor dir nicht beugen, König. Our God will save us from you. Denn unser Gott wird uns vor dir retten. Then they said, dann sagten sie, and even if it doesn't save us, who cares? Und selbst wenn er uns nicht rettet, wen interessiert das? You know, and this is the attitude that we need to take. Das ist die Einstellung, die wir einnehmen müssen. We don't hide, we don't run away. from trouble. We face it. Wir verstecken uns nicht. Wir laufen nicht weg von Schwierigkeiten. Wir stellen uns ihnen. Do you know what I've learned regarding sickness and supernatural healings? Weißt du, was ich bezüglich Krankheit und übernatürlicher Heilung gelernt habe? Very few Christians have this kind of attitude. Sehr wenige Christen haben diese Einstellung. Okay, doctor, you told me I have cancer. Let me tell you. Okay, Doktor, Sie haben mir gesagt, dass ich Krebs habe, aber ich sage Ihnen. Look in the eye and says, you watch cancer, what's going to happen to you. Du schaust ihm in die Augen und sagst, sieh her, Krebs, was mit dir passieren wird. You're going to bow before my Jesus Christ. You watch. Du wirst dich beugen vor meinem Jesus Christus. Sieh her. You see, so many Christians, when trouble comes, they run everywhere into everybody. Wenn Schwierigkeiten kommen, rennen so viele Christen zu allem und jedem. You know, we have to face trouble with faith that's in our heart. Wir müssen uns den Schwierigkeiten stellen mit Glauben in unserem Herzen. God is, there's something that God did in my heart that I'm so grateful for. Gott hat etwas in meinem Herzen getan, für das ich so dankbar bin. No, when there are challenges, when there are difficulties, something in me almost gets like. Wenn es Herausforderungen und Schwierigkeiten gibt, macht es in mir wie. You know, I mean, I tell people, look, the biggest problems, just put them all on my desk. Ich sage zu den Leuten, legt die größten Probleme einfach auf meinen Tisch. Just put them there. Legt sie dorthin. You know, I've learned, I will not buckle or bow or run from challenging situations. Ich habe gelernt, ich werde vor herausfordernden Situationen nicht einknicken, mich nicht beugen oder weglaufen. I look them in the eyes with the assurance in my heart that I'm more than a conqueror in every situation. Ich schaue ihnen in die Augen mit der Gewissheit in meinem Herzen, dass ich in jeder Situation mehr als ein Überwinder bin. If you don't learn that, then we have to face things. Look them in the eye and come, just tell things. You will bow before me. Wenn du nicht lernst, dass wir Dinge konfrontieren, sie anschauen und ihnen einfach sagen müssen, ihr müsst euch vor mir beugen. The difficult times that are going to come are going to just destroy the lives of so many Christians. Die schwierigen Zeiten, die kommen werden, werden das Leben von so vielen Christen zerstören. Where are the Christians who stand up and look trouble in the eye and say, one of us two will bow and it's not going to be me? Wo sind die Christen, die aufstehen und den Schwierigkeiten ins Auge blicken und sagen, einer von uns wird sich beugen und ich werde es nicht sein? It's not going to be me. Ich werde es nicht sein. And this has to become an attitude that we make a lifestyle. Das muss eine Einstellung sein, die wir zum Lebensstil machen. You know, I'm so sure that many times. Ich bin so sicher, dass oft. If we would have looked trouble in the eye with a conviction in our hearts who we are in Christ. Wenn du den Schwierigkeiten ins Auge geschaut hättest mit der Überzeugung in deinem Herzen, wer du in Christus bist. That attitude alone would have broken the trouble. Dann hätte diese Einstellung die Schwierigkeiten zerbrochen. You know, the enemy is an enemy who works with intimidation. Der Feind ist ein Feind, der mit Einschüchterung arbeitet. That's one of his major weapons. Das ist eine seiner Hauptwaffen. He lies, he deceives, and through that he tries to intimidate you. Er lügt und er täuscht und dadurch versucht er dich einzuschüchtern. So if he finds Christians who are not willing to face trouble, to face trouble head on. Wenn er Christen findet, die nicht bereit sind, die Schwierigkeiten direkt zu stellen, it's very easy for him. Ist es sehr leicht für ihn. Very, very easy. Sehr, sehr leicht. You know, there are people who are very confrontative people. They like to confront everybody. Es gibt Menschen, die sehr konfrontativ mit anderen sind. Sie konfrontieren gerne jeden. And I found out, this is just my own perception. Ich habe herausgefunden, das ist meine eigene Wahrnehmung. But these people are usually extremely insecure people. Dass diese Menschen normalerweise sehr unsicher sind. That's why they are confronting everybody. Deshalb konfrontieren sie jeden. But they're not confronting problems, they're confronting people. Aber sie konfrontieren keine Probleme, sie konfrontieren Menschen. If they would have the same attitude towards the problems that come to them every day, things would be different. Wenn sie dieselbe Einstellung gegenüber den Problemen hätten, die ihnen täglich begegnen, wäre ihr Leben anders. It's not my job to confront people head on, but it's my job to face trouble head on. Es ist nicht meine Aufgabe, Menschen frontal zu konfrontieren, aber es ist meine Aufgabe, Schwierigkeiten frontal zu konfrontieren. And that's something we have to learn from this pandemic. Das ist etwas, das wir aus der Pandemie lernen müssen. The people who did not bow, who confronted things that happened head on, they were people who walked through just fine. Es gibt Menschen, die sich nicht beugten. die Dinge direkt konfrontierten. Sie sind Menschen, die gut durch alles hindurchgingen. Das dritte, was mir der Herr in diesem Flugzeug zeigte, ist, betrachte alles aus der Perspektive von Ewigkeit, also aus der Ewigkeit heraus. You know, whatever happens in life, if you keep reminding yourself that 80 years is nothing, eternity is everything. Was immer im Leben geschieht, wenn du dich dabei erinnerst, dass 80 Jahre nichts sind und die Ewigkeit alles ist, what's gonna happen? Was passiert dann? Then everything suddenly will look so much different. Dann wird alles ganz anders aussehen. In the beginning, one of the things that Daniel constantly taught me. Etwas, das Daniel mich am Anfang ständig lehrte, war. It's all just a matter of perspective. Es ist alles nur eine Frage der Perspektive. You know, and it's true. Und das stimmt. And I've learned when sometimes everything gets overwhelming. Und ich habe gelernt, wenn manchmal alles erdrückend ist. If I put it in perspective of the way I want to live life here on Earth. Wenn ich es aus der Perspektive sehe, wie ich das Leben hier auf der Erde lebe, I don't make great decisions. Dann treffe ich keine guten Entscheidungen. You know, I don't. Ich kann es nicht. But if I keep my eyes on eternity, I make decisions that actually have incredible value. Aber wenn ich meinen Blick auf die Ewigkeit ausrichte, treffe ich Entscheidungen, die wirklich großartigen Wert haben. So, if you haven't learned this from the pandemic, wenn du das nicht aus der Pandemie gelernt hast, learn it quickly. Dann lerne es schnell. Because we, if we take our eyes off eternity, a problem seems 20 times as big. Denn wenn wir unsere Augen von der Ewigkeit abwenden, scheint ein Problem 20 Mal größer zu sein. But if you keep your eyes on eternity, it's like problem and eternity. That's not even worth talking about. Aber wenn du deine Augen auf die Ewigkeit ausgerichtet hältst, ist das so Problem und Ewigkeit, es lohnt sich gar nicht darüber zu sprechen. You know, Paul did that. Paulus hat es getan. You know what Paul said? Weißt du, was Paulus sagte? Er sagte, in Römer 8, 18, einer meiner Lieblingsbibelverse, ich bin überzeugt, dass die kurzen, vorübergehenden, kleinen, gegenwärtigen Probleme nichts sind im Vergleich zu der Herrlichkeit, die auf uns wartet. Read the context, what he called little temporary suffering was actually a lot of persecution. Aber wenn du den Kontext liest, dann ist das, was er ein kleines, vorübergehendes Leiden nannte, in Wirklichkeit sehr viel Verfolgung. You know, and I've learned, und ich habe gelernt, that everything I do, I keep in perspective of eternity. Dass ich alles, was ich tue, immer in der Perspektive der Ewigkeit betrachte. So, you know, I make decisions based on how does this affect eternity. Ich treffe Entscheidungen auf der Grundlage, wie dies die Ewigkeit beeinflussen wird. Weißt du, dass du heute Entscheidungen treffen kannst, die die Ewigkeit beeinflussen? Denk mal. Look what Jesus told us. Schau, was Jesus uns sagte. Don't gather treasures on earth, gather them in heaven. Sammelt keine Schätze auf der Erde, sammelt sie im Himmel. So that means I can make decisions here on this earth that will affect my life in heaven, which is never gonna end. Das heißt, ich kann hier auf der Erde Entscheidungen treffen, die mein Leben im Himmel, das niemals endet, beeinflussen werden. So many times I look at situations. Sehr oft betrachte ich Situationen. And then I have this thought. Und dann habe ich diesen Gedanken. Wow, this is actually it's a very high price to pay if I do this. Wow, das ist wirklich ein sehr hoher Preis, den ich bezahle, wenn ich das tue. And then I think. Und dann denke ich. How does this affect eternity? Wie beeinflusst das die Ewigkeit? And then I think that's a little price to pay. Und dann denke ich, das ist ein geringer Preis, den ich zahlen muss. You know, I put my wife who was 3 months pregnant. Ich brachte meine Frau, die im dritten Monat schwanger war. 3 months. I was married for just 1 year. 3 Monate. Ich war erst ein Jahr verheiratet. I put her into a situation that could have killed her, killed me, and killed the baby in her belly. Ich brachte sie in eine Situation, in der sie und ich und das Baby in ihrem Bauch getötet werden konnten. And I did it intentionally. Und ich tat es bewusst. I intentionally took her to a communist country to help persecuted Christians. Ich nahm sie bewusst mit in ein kommunistisches Land, um verfolgten Christen zu helfen. Endlich war ich verheiratet, denn ich hatte gewartet, dass ich sie heiraten konnte. And then I made this decision. Und dann traf ich diese Entscheidung. Why? Warum? Because at that moment, if I would have looked at that now me and my marriage, it would have been a very stupid decision. Wenn ich in diesem Moment auf das Jetzt, mich und meine Ehe geschaut hätte, dann wäre das eine sehr dumme Entscheidung. But I put it in perspective of eternity. Aber ich betrachtete es aus einer Perspektive der Ewigkeit. I thought, if this one decision transforms lives in a communist nation, it's already worth it. Ich dachte, wenn diese eine Entscheidung Leben in einer kommunistischen Nation verwandelt, dann ist sie das bereits wert. You know what? Weißt du was? Without me ever thinking about it then. Ohne dass ich damals daran gedacht habe. Now, 36 years later. Jetzt, 36 Jahre später. I'm part of a harvest in that country that used to be a communist country. Bin ich Teil einer Ernte in diesem Land, das früher ein kommunistisches Land war. Think about this. Denk darüber nach. So, remember, right now, make it a lifestyle to put everything in perspective of eternity. Erinnere dich, mache es jetzt zu einem Lebensstil, alles aus der Perspektive der Ewigkeit zu sehen. You're going to make decisions that will be so much better. Du wirst Entscheidungen treffen, die so viel besser sind. And you know what? Und weißt du was? And you don't have to worry anymore about taking care of yourself, because takes care of you, the Lord does. Du musst dir keine Sorgen mehr darüber machen, um für dich zu sorgen, denn er kümmert sich um dich, der Herr macht das. So invest in eternity now and put everything in this perspective. Also investiere in die Ewigkeit und betrachte alles aus dieser Perspektive. Fourthly, viertens, stop feeding your heart from the media. Hör auf, dein Herz aus den Medien herauszufüttern. Listen to me. I remember so clearly. I was in my other house. Ich erinnere mich so klar. Ich war in meinem Haus. And I was just sitting in my chair, spending time with Jesus. Und ich saß einfach in meinem Sessel und verbrachte Zeit mit Jesus. It was the very, very beginning of the pandemic. Es war ganz am Anfang der Pandemie. And again, suddenly God gave me this vision. It was so clear. It was almost an open vision. Und dann gab mir Gott plötzlich diese Vision. Sie war so klar. Es war beinahe eine offene Vision. And I suddenly saw how principalities and powers taking control of the media. Und ich sah plötzlich, wie Gewalten und Mächte die Kontrolle über die Medien übernahmen. And they're going to use the media to completely destroy millions and millions of people. Und sie werden die Medien verwenden, um Millionen von Menschen zu zerstören. And you know what? I remember I recorded that. I said we have to do it. It was a very bad recording in Seattle. When my son never translated for me. Ich erinnere mich, ich habe das aufgezeichnet. Ich sagte, wir müssen das tun. Es war eine sehr schlechte Aufnahme in Seattle, als mein Sohn mich noch gar nicht übersetzte. Not professional. Nicht professionell. But you know, now I look back and I'm more convinced than ever. Aber weißt du, jetzt schaue ich zurück und bin mehr denn je davon überzeugt. You can't feed your heart from what a system is trying to give you, who is not controlled by God. Du darfst dein Herz nicht mit etwas füttern, das dir ein System geben will, das nicht von Gott kontrolliert wird. How many people today have made decisions that make no sense? Wie viele Menschen haben heute Entscheidungen getroffen, die keinen Sinn machen? Because they got their truth from the media. Weil sie ihre Wahrheit aus den Medien gefunden haben. Only that we found out that the media lied to us. Obwohl wir herausgefunden haben, dass die Medien uns angelogen haben. You know, don't do that. Mach das nicht. Don't fill your heart and get your so-called truth from the media. No. Get it from God. Füll dein Herz nicht damit und erhalte deine sogenannte Wahrheit nicht aus den Medien. Erhalte sie von Gott. Look, watch what you do, what you want to, read what you want to. Schau dir an, was du willst, lies, was du möchtest. But I'm giving you a prophetic warning here today. Aber ich gebe dir heute eine prophetische Warnung. If this is what you do, that you approach the media like this is the truth. Wenn du das tust, wenn du mit den Medien so umgehst, als ob sie die Wahrheit wären. In the future, you most likely are going to face problems that you're going to pay a very high price for. Wirst du in der Zukunft sehr wahrscheinlich Probleme bekommen, für die du einen sehr hohen Preis bezahlen musst. Fifth warning that I believe God gave me, or lessons we have to learn from the pandemic. Fünftens, die fünfte Warnung oder Lektion, die ich glaube, dass Gott sie mir gab, die wir aus der Pandemie lernen müssen. Use any trouble for God to reveal your heart to you. Gebrauche jede Schwierigkeit, damit Gott dir dein Herz offenbaren kann. You know, recently my wife said to me. Vor kurzem sagte meine Frau zu mir. About a specific situation. Etwas über eine bestimmte Situation. She said, sweetheart, why could this person not see it? Sie sagte, Liebling, warum konnte diese Person das nicht sehen? I mean, everybody sees it. Jeder sieht das doch. Everybody around her sees it. Jeder um sie herum sieht es. And everybody told her. Und jeder hat es ihr gesagt. But Everybody's wrong and this person is the only one right. Aber jeder hat Unrecht und nur diese Person hat Recht. Can it be that 50 people are wrong and one person is right? Kann es sein, dass 50 Personen falsch liegen und eine Person Recht hat? I mean, it could be. Es könnte natürlich sein. It could be that the majority is wrong. Es könnte sein, dass die Mehrheit falsch liegt. But, do you know, when Debbie said this to me, doch als Debbie das zu mir sagte, out of my mouth came a sentence that surprised me. Kam aus meinem Mund ein Satz, der mich überraschte. And it's this. Und es war dies. Only the things you truly want to see in your heart are the ones you will see. Nur die Dinge, die du wirklich in deinem Herzen sehen willst, sind die, die du auch siehst. If you don't truly want to see that, not even God can show them to you. Wenn du sie nicht wirklich sehen willst, kann sie dir nicht einmal Gott zeigen. And you know, when I sat on this plane, the Lord said to me, so many of my children could have changed through the pandemic if they had used to travel to reveal their hearts, but they didn't want to. Als ich dort im Flugzeug saß, sagte der Herr zu mir, so viele von meinen Kindern hätten sich während der Pandemie verändern können, wenn sie die Schwierigkeiten benutzt hätten, um ihr Herz zu offenbaren, aber sie wollten nicht. Think. Denk mal. I have learned a very simple thing. Ich habe etwas ganz Einfaches gelernt. Every single situation that I consider difficult, a problem, trouble. In jeder einzelnen Situation, die ich als schwierig oder problematisch ansehe. One of the first cries of my heart is, Lord, please show me what's going on inside of me. Ist einer der ersten Schreie meines Herzens, Herr, bitte zeig mir, was in meinem Inneren abgeht. Do you know what's the scary thing? Weißt du, was das Erschreckende ist? Many times we never see what's in our heart. Only in the crisis. Sehr oft sehen wir nicht, was in unserem Herzen ist, erst in der Krise. But in the crisis we will only see it if we take the position. Aber in der Krise werden wir nur sehen, wenn wir die Haltung einnehmen. God, use the situation to show me my own heart. Gott, verwende diese Situation, um mir mein eigenes Herz zu zeigen. If you don't want to see what's in your heart, you will never see it. Wenn du nicht sehen willst, was in deinem Herzen ist, wirst du es nie sehen. God will honor your free will. Gott wird deinen freien Willen respektieren. Always. Immer. So many crises come to our lives that have the incredible potential to make us more like Jesus. So viele Krisen kommen in unser Leben, die das unvorstellbare Potenzial haben, uns Jesus ähnlicher zu machen. So we have to make this decision. Deshalb müssen wir diese Entscheidung treffen. I'm using trouble to see my own heart. Ich verwende Schwierigkeiten, um mein eigenes Herz zu sehen. How I react in trouble has nothing to do with trouble, has everything to do with my heart. Wie ich in Schwierigkeiten reagiere, hat nichts mit dem Problem zu tun. Es hat allein mit meinem Herzen zu tun. Think about this. Denk darüber nach. So I've taken this attitude, Lord, my goodness. How did I react? Deshalb habe ich diese Einstellung angenommen. Herr, du meine Güte, wie habe ich reagiert? Thank you for showing me my heart. Danke, dass du mir mein Herz zeigst. Thank you so much. Vielen, vielen Dank. If you don't want to see your heart, you will never see it. Wenn du dein Herz nicht sehen willst, wirst du es nie sehen. Now, walking through beautiful, easy, comfortable times, wenn du durch einfache, komfortable Zeiten gehst, your heart of unbelief is not going to destroy you. Wird dein Herz des Unglaubens dich nicht zerstören. But in difficult times, your heart of unbelief might be a matter of life and death. Aber in schwierigen Zeiten könnte dein Herz des Unglaubens eine Frage von Leben und Tod sein. And how do you know if you have a heart of unbelief? Und wie weißt du, ob du ein Herz des Unglaubens hast? If you want to see it, the crisis will show. Wenn du es sehen willst, wird es dir die Krise zeigen. If you want to see it, the crisis will show. Wenn du es sehen willst, wird es dir die Krise zeigen. So, if you are very smart, wenn du wirklich klug bist, you learn the lesson from the pandemic. Lernst du die Lektion von der Pandemie? That you have to use trouble to reveal your heart to you. Dass du Schwierigkeiten verwenden musst, um dir dein Herz zu offenbaren. Look. Schau. The pandemic didn't do anything to the church. The pandemic revealed where the church is really at. Die Pandemie hat der Gemeinde gar nichts angetan. Die Pandemie hat offenbart, wo die Gemeinde tatsächlich steht. And what happens? What happens? Und was ist passiert? Many churches didn't want to see it. Viele Gemeinden wollten es nicht sehen. So what happened? Was passiert jetzt? The pandemic comes, the pandemic goes, and they go back to the old ways instead of saying, oh my goodness, we saw something. Die Pandemie kam, die Pandemie ging und sie gehen zurück zu ihren alten Wegen, anstatt zu sagen, oh du meine Güte, wir haben etwas gesehen. Think. So, please, if you're smart, make this attitude part of your life. Bitte, wenn du klug bist, dann mache diese Einstellung zu einem Teil deines Lebens. whatever difficult time you face, ask the first question. Lord, I don't need to figure out what's going on around me. I need to figure out what's going on inside of me. Welche schwierigen Zeiten du auch erlebst, stell als erstes die Frage, Herr, ich muss nicht begreifen, was um mich herum passiert. Ich muss herausfinden, was in meinem Inneren los ist. Do you know what? Weißt du was? If the inside of you is right, the outside of you won't bother you anymore. Wenn dein Inneres richtig ist, wird dich das Äußere nicht mehr beunruhigen. Let me say that again. Ich sage das nochmal. If the inside of you is right, the outside of you won't bother you anymore. Wenn dein Inneres richtig ist, wird dich das Äußere von dir nicht mehr beunruhigen. Paul was right inside. That's why he was not affected by anything that happened around him. Paulus war richtig in seinem Inneren. Deshalb wurde er von nichts beeinflusst, was um ihn herum passierte. Peter was not right inside. That's why he denied Jesus. Petrus war nicht richtig in seinem Inneren. Deshalb verleugnete er Jesus. So learn from the pandemic. Lerne von der Pandemie. So many Christians, if they would say, Lord, everything is messy around me, show me my own heart. So viele Christen, wenn sie gesagt hätten, Herr, alles ist chaotisch um mich herum, zeige mir mein eigenes Herz. They would have become so much better people through the pandemic. Dann wären sie so viel bessere Menschen durch die Pandemie geworden. So learn this lesson quickly. Also lerne diese Lektion schnell. Sixth lesson the Lord showed me that we really have to learn. Die sechste Lektion, die der Herr mir zeigte und die wir wirklich lernen müssen. Urgently. Dringend. Learn to live by faith in good time. Lerne in guten Zeiten im Glauben zu leben. So what happened? Was passiert? The pandemic is over. Die Pandemie ist vorbei. Oh, let's go back to life as normal. Komm, wir gehen zurück zu unserem normalen Leben. My dear friend. Mein lieber Freund. This makes me sad and almost desperate. Das macht mich traurig und fast verzweifelnd. I'm sometimes so desperate. I said, Lord, how can I help you change this among Christians? Ich bin manchmal so verzweifelt und sage, Herr, wie kann ich helfen, damit sich das unter Christen ändert? Such a cry in my heart. Es ist so ein Schrei in meinem Herzen. And it's how can I teach Christians to live by faith as a lifestyle in good time. Wie kann ich Christen beibringen, in guten Zeiten einen Lebensstil aus Glauben zu entwickeln? Think. Denk mal. In the crisis, we're trying to find a faith in our heart that we've never learned to live by in good times. In der Krise versuchen wir, Glauben in unserem Leben zu finden, aus dem wir in guten Zeiten nie gelernt haben zu leben. If I would not have learned to live by faith when everything is fine. Wenn ich nicht gelernt hätte, aus Glauben zu leben, als alles gut war. I could not run Brazilian Kids Care today. Könnte ich heute nicht Brazilian Kids Care leiten? I can guarantee you I would not move to Teresina. Ich kann dir garantieren, dass ich nicht nach Teresina ziehen würde. Devin and me are moving to Teresina with the calmness in our heart, with excitement, with faith. I mean, it's so easy. Debbie und ich ziehen nach Teresina mit einer Ruhe in unserem Herzen, mit Begeisterung, mit Glauben. Es ist so leicht. You know why? Weißt du warum? Because we have learned to live by faith in good times. Weil wir in guten Zeiten gelernt haben, aus Glauben zu leben. We've made faith a lifestyle when everything is perfect. Wir machten Glauben zu einem Lebensstil, als alles perfekt war. When we didn't really need to live by faith, so to say, it would have still been fine. Als wir eigentlich gar nicht aus Glauben leben müssten und es uns trotzdem gut gegangen wäre. We've chosen faith is a lifestyle. It's not something we try to do in difficult times. Wir haben beschlossen, Glauben ist ein Lebensstil. Es ist nicht etwas, das wir in schwierigen Zeiten tun. How many people have been destroyed in the pandemic because they never learned to live by faith? Wie viele Menschen wurden in der Pandemie zerstört, weil sie nie gelernt haben, aus Glauben zu leben? So learn it. Learn the lesson. Lerne das. Lerne die Lektion. Make the decision. Say, okay, God, everything is fine. Triff die Entscheidung und sage, okay, Gott, alles ist gut. Money on my bank account. Geld ist auf meinem Bankkonto. I just did a checkup. I'm totally healthy. Ich habe gerade einen Checkup gemacht. Ich bin vollkommen gesund. My marriage is wonderful. Meine Ehe ist wunderbar. I've got a great job. Ich habe einen großartigen Job. I'm going to learn to live by faith now. Ich werde jetzt lernen, aus Glauben zu leben. I learn to trust you when everything is perfect around me. Ich lerne dir zu vertrauen, wenn alles um mich herum perfekt ist. Make this a lifestyle that the only way you live is by faith. Mach das zu einem Lebensstil, dass du ausschließlich aus Glauben lebst. You know, if you make this a lifestyle in good times. Wenn du das zu einem Lebensstil in guten Zeiten machst. You know what's going to happen in crisis? Weißt du, was in Krisen passiert? In crisis you have a smile and you have face. In Krisen hast du ein Lächeln auf deinem Gesicht. You're going to just continue the way you've already practiced to live. Du lebst einfach auf die Art und Weise weiter, die du bereits eingeübt hast. By faith. Aus Glauben. I'm so thankful that Debbie and me have learned to live by faith when everything around us went really well. Ich bin so dankbar, dass Debbie und ich gelernt haben, aus Glauben zu leben, als alles um uns herum wirklich gut war. So what's happening? Was passiert nun? In the crisis, we just continue to live the way we've lived for the last 30 years. In der Krise leben wir einfach so weiter, wie wir in den letzten 30 Jahren gelebt haben. Some people said to me, "Man, you're going through difficult times, and the way you go through it." I said, "Well, I've learned to do it when everything was fine." Manche Menschen sagen, du gehst aber durch schwierige Zeiten. Toll, wie du das machst. Ich sage, tja, ich habe es gelernt, als alles gut war. So learn. Also lerne es. Es könnte ein Moment kommen, in dem es zu spät ist, zu lernen, wie man aus Glauben lebt. Deshalb musst du eine Entscheidung treffen und sagen, Gott, ich höre deine prophetische Warnung. It's going to be my lifestyle from now on. Es wird von jetzt an mein Lebensstil sein. Number seven, the seventh warning. Nummer 7, die siebte Warnung, that we have to learn. Die wir lernen müssen. Do not live against your conscience. Lebe nicht entgegen deinem Gewissen. Don't force your conscience on others. Und zwinge dein Gewissen nicht anderen auf. Do you know, for me, this has been a really sad part of the pandemic. Weißt du, für mich ist das wirklich ein sehr trauriger Teil der Pandemie. In the pandemic, Christians sacrificed true Christian relationships. Dass Christen in der Pandemie echte christliche Beziehungen opferten. Simply because they violated their own conscience. Einfach weil sie ihr eigenes Gewissen verletzten. Or they forced others to violate their conscience. Oder sie zwangen andere, ihr Gewissen zu verletzen. Do you know what? Here in Sao Paulo, it was amazing. Hier in Sao Paulo war das fantastisch. I did not violate my conscience ever in the pandemic. Ich habe mein Gewissen in der Pandemie nicht verletzt. I lived by what I believed inside of me. Ich lebte gemäß dem, was ich in mir glaubte. And I allowed others to also live by their conscience. Und ich habe anderen erlaubt, ebenfalls nach ihrem Gewissen zu leben. So we never had relationships destroyed because we were divided over shall we wear masks or shall we not wear masks. Bei uns wurden nie Beziehungen zerstört, weil wir uns darüber spalteten, ob wir Masken tragen sollen oder keine Masken tragen sollen. You know, we said, those who don't want to wear a mask because their conscience says don't wear it. Wir sagten, diejenigen, die keine Maske tragen wollen, weil ihr Gewissen sagt, trage sie nicht. We respect your conscience. Wir respektieren dein Gewissen. For those who says I need to wear a mask because the government tells you and I have to obey the authority. Aber diejenigen, die sagten, ich muss eine Maske tragen, weil die Regierung das gesagt hat und ich muss der Obrigkeit gehorchen. Those obey their conscience and we will honor you. Da sagte ich, sie gehorchen ihrem Gewissen und wir werden es ehren. You know what? In the pandemic, actually, our relationships just remained as strong as they always were before. In der Pandemie blieben unsere Beziehungen genauso stark, wie sie davor waren. But all over the world, I've seen relationships broken simply because of the question of the conscience. Aber überall auf der Welt habe ich gesehen, wie Beziehungen zerbrachen, einfach aufgrund der Frage des Gewissens. No, and we have to learn this quickly. Wir müssen das schnell lernen. Because there will come a time where one Christian will say, I have to do this, and the other one says, I'm not going to do this. Denn es wird eine Zeit kommen, in der ein Christ sagen wird, ich muss das tun, und der andere sagt, ich werde das nicht tun. What did we learn from the pandemic? Was haben wir von der Pandemie gelernt? Honor your conscience. Ehre dein Gewissen. You know how many people complained to me? Wie viele Menschen haben sich bei mir beschwert? The government this, the government that, the government the other. Die Regierung dies, die Regierung das. Trying to control us, trying to destroy us. Sie versuchen uns zu kontrollieren, sie versuchen uns zu zerstören. I said, just obey your conscience. Ich sagte, gehorche einfach deinem Gewissen. And people said to me, und dann sagten die Leute, but then I might go to prison. Aber dann komme ich vielleicht ins Gefängnis. You know, when they said this to me, I was almost shocked. Als sie das zu mir sagten, war ich fast schockiert. So, you rather violate your conscience than go to prison? I rather go to prison than violate my conscience. Du verletzt also lieber dein Gewissen, als ins Gefängnis zu gehen? Ich gehe lieber ins Gefängnis, als mein Gewissen zu verletzen. The early church wasn't afraid of being persecuted. Die Urgemeinde hatte keine Angst davor, verfolgt zu werden. They lived by what they believed they had to live inside of their conscience. Sie lebten nach dem, was sie in ihrem Inneren, in ihrem Gewissen glaubten. And this is something we must learn from the pandemic. Das ist etwas, das wir aus der Pandemie lernen. So once we learn that our conscience is very important, but the conscience of our brothers and sisters is also very important. Zum einen müssen wir lernen, dass unser Gewissen sehr wichtig ist, aber das Gewissen unserer Brüder und Schwestern ist ebenfalls sehr wichtig. We are going to live in real Christian unity even in difficult moments. Wir müssen in echter christlicher Einheit leben, selbst in schwierigen Momenten. You know, and for me this has become so beautiful, but so easy. Für mich ist das so wunderschön und auch so leicht geworden. Even with my son Clayton. Selbst mit meinem Sohn Clayton. Clayton, if you want to get vaccinated, well, you think you have a conscience, you choose. Ich sagte Clayton, ob du geimpft werden möchtest oder nicht, denk einfach nach. Du hast ein Gewissen, du entscheidest. Don't act by my conviction. Handle nicht nach meinen Überzeugungen. God has given you conscience, Clayton. Gott hat dir ein Gewissen gegeben, Clayton. Figure this out together with God in your room. Finde das gemeinsam mit Gott heraus in deinem Zimmer. Für mich ist es so traurig, wenn ich sehe, wie getrennt die Christen sind. It's going to be much worse. Es wird viel schlimmer werden. Because true unity is an incredible threat to the kingdom of darkness. Denn wahre Einheit ist eine unvorstellbare Bedrohung für das Reich der Finsternis. And true unity doesn't come by everybody believes the same thing. That's not biblical. Und wahre Einheit entsteht nicht, indem alle dasselbe glauben. Das ist nicht biblisch. That's something that we thought was unity. Das ist etwas, das wir dachten, es sei Einheit. True unity is we focus on Jesus and we learn to respect our conscience. Wahre Einheit ist, wir fokussieren uns auf Jesus und wir lernen, unser Gewissen zu respektieren. And in order to walk well through the future, we have to be with people that we walk in true unity. Und um gut durch die Zukunft zu gehen, müssen wir mit Menschen zusammen sein, mit denen wir in echter Einheit wandeln. And it's that kind of unity that will smile in the middle of persecution and be incredibly fruitful. Und genau diese Einheit ist es, die inmitten von Verfolgung lächelt und unwahrscheinlich fruchtbar sein wird. Lesson number 8 that we need to learn from the pandemic. Lektion Nummer 8, die wir aus der Pandemie lernen müssen. Learn to love always and all people. Lerne immer zu lieben, alle Menschen. You know, look how much the pandemic revealed how little we actually love. Schau nur, wie sehr die Pandemie gezeigt hat, wie wenig wir tatsächlich lieben. You know, people began to persecute me in the pandemic. Menschen fingen an, mich in der Pandemie zu verfolgen. Not physically. Nicht physisch. But you know, emotionally sending messages, talking things about me. Aber emotional, sie schickten Nachrichten, sprachen über mich. Which actually I don't care. In fact, I think it's wonderful. Was mir in Wirklichkeit egal ist, ich denke, es ist wunderbar. You know, Jesus said, if everybody speaks good of you, woe unto you. Jesus sagte, wenn jeder gut von dir spricht, wehe euch. Then he says, if they persecute you, rejoice and jump. Und dann sagte er, wenn sie euch verfolgen, jubelt und freut euch. The pandemic has revealed that Christians have never learned how to love. Die Pandemie hat offenbart, dass Christen nie gelernt haben, wie man liebt. You know what the pandemic showed? Weißt du, was die Pandemie zeigte? Christians only love the ones who agree with them and believe exactly as they believe. Dass Christen nur diejenigen lieben, die mit ihnen übereinstimmen und genau das glauben, was sie glauben. That's what the pandemic revealed. Das zeigte die Pandemie. What did Jesus say? Was sagte Jesus? Love those who love you, you have no reward, because even the sinners do the same thing. Wenn ihr nur die liebt, die euch lieben, dann erhaltet ihr keinen Lohn, denn sogar die Sünder tun das. You know what's interesting? Weißt du, was interessant ist? That divorce increased in the pandemic. Dass Scheidungen zunahmen in der Pandemie. Suicide increased in the pandemic. Selbstmord nahm zu während der Pandemie. Depression increased in the pandemic. Depressionen nahmen zu in der Pandemie. And really, it's nothing to do with the pandemic. It revealed that people never learned how to love. Und in Wirklichkeit hat es nichts mit der Pandemie zu tun. Es offenbarte, dass Menschen nie gelernt hatten zu lieben. Let's learn the lesson quickly. Lasst uns die Lektion schnell lernen. Say, Jesus, I will be a person who will love always and everyone. Sag, Jesus, ich werde eine Person sein, die immer und jeden liebt. I'm gonna learn this lesson from the pandemic. Ich lerne diese Lektion aus der Pandemie. I love those who disagree with me. Ich liebe diejenigen, die mir nicht zustimmen. I love those who have a different opinion. Ich werde die lieben, die eine andere Meinung haben. I love those who see things completely different. Ich werde die lieben, die Dinge ganz anders sehen. I will use the pandemic, looking back, to show me that I really never learned how to love. I'm gonna use it now to learn to love. Ich werde die Pandemie im Rückblick verwenden, weil sie mir zeigt, dass ich tatsächlich nie gelernt habe, wie man liebt. Und jetzt werde ich sie nutzen, um lieben zu lernen. Wenn du nicht lernst zu lieben, hast du am Ende deines Lebens, egal was auch immer du getan hast, versagt. Let me say that again. Lass mich das noch einmal sagen. At the end of your life, if you haven't learned how to love, it doesn't matter what you conquered, you failed. Am Ende deines Lebens, wenn du bis dahin nicht gelernt hast, wie man liebt, dann ist es egal, was du erreicht hast, du hast versagt. You know why? Weißt du warum? Because the Bible says, weil die Bibel sagt, you can have faith to move mountains. Du kannst Glauben haben, um Berge zu versetzen. You can have all the revelation. Du kannst alle Offenbarung haben. You can give everything you have to the poor. Du kannst alles, was du hast, an die Armen geben. You can even give your body to be burned. Selbst wenn du deinen Leib verbrennen lässt. If you haven't loved, you are nothing. Wenn du keine Liebe hast, bist du nichts. So the way God will measure success at the end of your life is the way you've learned to love. Die Art, wie Gott Erfolg am Ende deines Lebens misst, ist, wie sehr du gelernt hast zu lieben. The pandemic showed us that Christians really haven't got an idea what it means to love. Die Pandemie zeigte uns, dass Christen wirklich keine Ahnung haben, was es bedeutet zu lieben. So learn the lesson now. Also lerne diese Lektion jetzt. Lesson number 9. Lektion Nummer 9. We've got 3 more. Wir haben noch 3 mehr. Get your information from heaven. Erhalte deine Information vom Himmel. It's much more accurate than any source. Es ist sehr viel präziser als jede andere Quelle. Do you know, this is something that I love so much. Ich liebe das so sehr. Many times when things go on, sehr oft, wenn Dinge geschehen, I literally, internally, I close my ears to any information that comes to me. Schließe ich innerlich meine Ohren gegenüber allen Informationen, die zu mir kommen. And I say, Lord, I want to know what you say about this. Und ich sage, Herr, ich möchte wissen, was du darüber sagst. I just want to know what you say about it. Ich will einfach wissen, was du sagst. The moment I have my information from heaven, you know, you come to such a sense of peace. In dem Moment, in dem ich meine Information vom Himmel habe, komme ich in so ein Gefühl der Ruhe hinein. It's almost like whatever. Es ist fast wie egal. Heaven has already shown me what's happening. Der Himmel hat mir bereits gezeigt, was passieren wird. You know, Jesus taught us to pray. Jesus lehrte uns zu beten. That we should make the will of God happen on earth as it is in heaven. Dass wir den Willen Gottes auf der Erde so geschehen lassen, wie es im Himmel ist. But most people get all of the information from earth. Doch die meisten Menschen erhalten all ihre Informationen von der Erde. So most Christians live like this. Die meisten Christen leben so. They're taking the information of the earth and taking it to heaven. Sie nehmen die Informationen von der Erde und bringen sie in den Himmel. Oh God, look at the problem here. Oh Gott, schau dir das Problem hier an. Do something up there. Tu etwas dort oben. Look at what's happening in Israel. God, do something up there. Schau, was in Israel passiert. Tu etwas da oben. Look what's happening in my marriage. Do something up there. Schau, was in meiner Ehe passiert. Tu etwas dort oben. So we take information from earth and try to bring it to heaven so that God will fix it. Wir nehmen Informationen und versuchen, sie in den Himmel zu bringen, damit Gott das Problem löst. Don't do that. Mach das nicht. Get your information from heaven. Erhalte deine Informationen vom Himmel. How do you do that? Wie machst du das? It's not really complicated. Es ist nicht wirklich schwierig. I'll tell you how. Ich sage dir wie. God gave you a mouth and God gave you 2 knees. Gott gab dir einen Mund und Gott gab dir 2 Knie. You use your knees to kneel before God. Du verwendest deine Knie, um vor Gott zu knien. And you close your mouth when food comes. Und du schließt deinen Mund, wenn Essen kommt. It's called fasting and praying. Man nennt das Fasten und Beten. That's how you get your information from heaven. So erhältst du Informationen vom Himmel. You spend time before God and you say, okay, Lord, what do you think about this situation? Du verbringst Zeit vor Gott und sagst, okay, Herr, was denkst du über diese Situation? I have a conviction. Ich habe eine Überzeugung. That heaven has to say something about every single situation that you will ever face. Dass der Himmel etwas über jede Situation zu sagen hat, mit der du jemals konfrontiert wirst. I am so sure about this. Ich bin so sicher darüber. So when I see a situation, wenn ich eine Situation sehe, I say, okay, Lord, I want the information from heaven. Sage ich, okay, Herr, ich möchte die Information vom Himmel. What do you say about this? Was sagst du darüber? And he might say, und vielleicht sagt er, it's not the end, don't worry. Das ist nicht das Ende, mach dir keine Sorgen. He might say, vielleicht sagt er das. I think you should make this decision. It's gonna really help you. Ich denke, du solltest diese Entscheidung treffen, sie wird dir wirklich helfen. You know, Die Pandemie hat gezeigt, dass wir alles in unsere Selbstsicherheit setzen und darauf, was hier auf dieser Erde passiert. Sehr oft habe ich zu Menschen gesagt, der Arzt hat nicht die Bibel studiert, er hat Medizin studiert. Ask God what he thinks about your sickness. Frage Gott, was er über deine Krankheit sagt. Dann bekommst du Informationen vom Himmel und es wird dir helfen, deine Krankheit zu überwinden. And it's about every situation in life. Und das gilt für alle Situationen im Leben. The pandemic showed that even Christians, the only information they listen to is information from Earth. Die Pandemie zeigte, dass selbst Christen nur auf die Informationen hören, die sie von der Erde erhalten. Sehr wenige sagten, this is not what God is saying. Das ist nicht das, was Gott gesagt hat. It's not what God is saying. Therefore, I will not worry about this. Gott sagt das nicht, deshalb mache ich mir keine Sorgen darüber. This is a lifestyle that we have to develop. Wir müssen dies als Lebensstil entwickeln. So look at the situation. Schau dir die Situation an. Mach es zu deinem Lebensstil. Say, okay, God, what are you saying about this? Sag, okay, Gott, was sagst du darüber? And then that's what you live by. Und dann lebst du danach. Number 10. Nummer 10. Believe the promises and finished work of the cross on a daily basis. Glaube Tag für Tag den Verheißungen und dem vollbrachten Werk am Kreuz. You know, and the Lord showed me something that's really vital. Der Herr zeigte mir, dass es sehr entscheidend ist. You know, the Lord really told me, he said, Reinhard, my children never learned to walk in the finished work of the cross. Er sagte, Reinhard, meine Kinder haben nie gelernt, im vollbrachten Werk des Kreuzes zu wandeln. They try to make it happen here, make it happen there. Sie versuchen es hier und da umzusetzen. But they never learned to walk in it as a daily lifestyle. Aber sie haben nie gelernt, darin in ihrem täglichen Leben zu wandeln. You know, I tell you people. Ich sage euch Leute. If this doesn't become our lifestyle. Wenn dies nicht zu unserem Lebensstil wird. What's going to happen when worse things are going to happen in this world than the pandemic? Was wird passieren, wenn schlimmere Dinge in dieser Welt passieren als die Pandemie? So you have to choose. Du musst dich entscheiden. The lifestyle that I'm established is. Der Lebensstil, den ich etabliere, ist. What Jesus did for me on the cross. Ist das, was Jesus für mich am Kreuz getan hat. That's how I live. So lebe ich. This will change the words I speak. Das wird die Worte ändern, die ich spreche. It will change the thoughts I think. Es wird die Gedanken ändern, die ich denke. And then it will also change the decisions that I take. Und dann wird es auch die Entscheidungen ändern, die ich treffe. Because in difficult times, if you haven't learned to make it a lifestyle to walk in the finished work of the cross. Denn wenn du in schwierigen Zeiten nicht gelernt hast, es zu deinem Lebensstil zu machen, im vollbrachten Werk des Kreuzes zu leben, you won't be able to establish it in crisis. Wirst du nicht fähig sein, es in Krisen zu etablieren. It's too late. Dann ist es zu spät. So make it a lifestyle. Also mach es zu einem Lebensstil. For instance, zum Beispiel. Never allow anybody say to you, God bless you. Erlaube niemandem zu dir, Gott segne dich zu sagen. Don't allow them. Erlaube es ihnen nicht. Why not allow them? Warum nicht? Because it's a lifestyle that I'm blessed. Weil es ein Lebensstil ist, dass ich gesegnet bin. It has to become a lifestyle. Es muss mein Lebensstil werden. I'm blessed. I have everything. Ich bin gesegnet, ich habe alles. Christ lives in me. Christus lebt in mir. Everything is resolved. Alles ist gelöst. Truly finished. Es ist wirklich vollbracht. Jesus paid for it all. Jesus hat für alles bezahlt. I'll never worry because Jesus took everything. Ich werde mir nie mehr Sorgen machen, weil Jesus alles genommen hat. If this becomes our lifestyle, wenn das unser Lebensstil wird, when around us shakes, we will just continue to learn to continue to live the way we've established a lifestyle. Werden wir, wenn alles um uns herum erschüttert wird, einfach weiter in dem Lebensstil leben, den wir etabliert haben. And the last lesson that we have to learn from the pandemic. Und die letzte Lektion, die wir aus der Pandemie lernen müssen, ist: Watch and pray. Wache und bete. Watch and pray. Wache und bete. Now, when Jesus said, "Watch and pray," als Jesus sagt, wachet und betet. And when Peter says, be watchful and pray. Und als Petrus sagte, seid wachsam und betet. It's very interesting how that Peter said, be watchful and pray. And Jesus didn't say to the disciple, watch and pray. He said it to Peter. Es ist sehr interessant, dass Petrus sagte, seid wachsam und betet. Und Jesus sagte nicht zu den Jüngern, wachet und betet. Er sagte es zu Petrus. He specifically said to Peter, watch and pray. Er sagte speziell zu Petrus, wache und bete. So Peter knows how dangerous it is not to watch and pray. Petrus wusste also, wie gefährlich es ist, nicht zu wachen und zu beten. Watch and pray, most Christians have made something religious. Aus Wachen und Beten haben die meisten Christen etwas Religiöses gemacht. You know, oh, we're gonna spend the night watching and praying. Oh, wir verbringen die Nacht damit, zu wachen und zu beten. That's never what Jesus even meant. Das hat Jesus niemals damit gemeint. No. Nein. Watch and pray in simple words means guard your heart very carefully. Wachen und beten bedeutet mit einfachen Worten, behüte dein Herz sehr sorgfältig. See, prayer doesn't mean primarily talk to God, but align your heart with God. Gebet bedeutet in erster Linie nicht, mit Gott zu sprechen, sondern dein Herz mit Gott in Übereinstimmung zu bringen. You know, there are many people that actually they're very sincere Christians. Es gibt viele Menschen, die sehr ernsthafte Christen sind. You know, I really believe they were just great Christians. Ich glaube wirklich, dass sie großartige Christen waren. But because they were not watchful and prayerfully, the pandemic destroyed them. Aber weil sie nicht wachsam und betend waren, hat sie die Pandemie zerstört. So you have to learn the lessons. Du musst also die Lektionen lernen. Live with the heart constantly on guard. Lebe ständig mit einem gut behüteten Herzen. Don't allow anything to enter your heart that is not Christ-like. Erlaube nichts, dein Herz zu betreten, das nicht wie Christus ist. Don't allow thoughts to enter. Erlaube keinen Gedanken einzutreten. Don't allow feelings to take root in your heart that are not Christ-like. Erlaube keinen Gefühlen Wurzeln in deinem Herzen zu schlagen, die nicht Christusgemäß sind. Every day you say, Lord, today my heart needs to be aligned with your heart. Sage jeden Tag, Herr, mein Herz muss in Übereinstimmung mit deinem Herzen sein. You know, for me it's very interesting how people are always kind of taken by surprise when some seemingly good people make some very bad decisions. Für mich ist es sehr interessant, wie Menschen immer so überrascht sind, wenn einige scheinbar gute Menschen ein paar sehr schlechte Entscheidungen treffen. And it is surprising. Es ist überraschend. But in reality it's very simple. Aber in Wirklichkeit ist es ganz einfach. They didn't wash their hearts. Sie haben ihr Herz nicht behütet. They allowed their hearts to be open to all sorts of lies. Sie haben zugelassen, dass ihr Herz offen für alle möglichen Lügen ist. They allowed the heart to become out of alignment with God's heart. Sie erlaubten, dass ihr Herz nicht mehr in Übereinstimmung mit Gottes Herz ist. It started very, very subtle. Es begann sehr subtil. And then bam, the bomb explodes. Und dann bam, die Bombe explodierte. So you can't live a lifestyle where you're not watchful and prayerful just because everything is wonderful. Deshalb darfst du keinen Lebensstil haben, der nicht wachsam und betend ist, nur weil alles wunderbar ist. So this has to become part of your life. Das muss Teil deines Lebens werden. Live this life, but you understand. Um dieses Leben zu leben, musst du verstehen. We as children of God, we are called to always watch our hearts. Wir als Kinder Gottes sind aufgerufen, ständig unser Herz zu behüten. We are called to align them daily with his heart. Wir sind gerufen, es täglich mit seinem Herz in Übereinstimmung zu bringen. Then it doesn't matter what goes around us, everything will be just fine. Dann macht es nichts aus, was um uns herum geschieht. Alles ist einfach gut. Some of you might want to write down these 11 lessons. Manche von euch möchten diese 11 Lektionen vielleicht gern aufschreiben. Maybe we'll talk to our social media people. Maybe they can make a little resume and write them down and post them. We'll figure something out. Vielleicht sprechen wir mit unseren Mitarbeitern der sozialen Medien. Vielleicht können sie eine kleine Zusammenfassung machen und posten. Wir werden uns etwas überlegen. But don't take this life just as oh, wonderful teaching, Reinhard. Aber nimm das nicht leicht und sage, oh, das war eine wunderbare Lehre, Reinhard. It's a very serious thing. Es ist eine sehr ernste Sache. Go through these, make them part of your life. Geh durch die Punkte und mache sie Teil deines Lebens. Say, Lord, I'm not going to be a fool to ignore your warning. Sage, Herr, ich werde kein Dummkopf sein und deine Warnung ignorieren. I'm going to be a wise person. I will act on what you said. Ich werde eine weise Person sein und gemäß dem handeln, was du gesagt hast. And then the future will be great. Und dann wird die Zukunft großartig sein. Natural speaking, it might get worse, but for us it's going to get better. Im Natürlichen wird es vielleicht schlimmer, aber für uns wird es besser. So my future is getting much better. Meine Zukunft wird viel besser. You know, the older I get, je älter ich werde, and the worse things get around me, und je schlimmer die Dinge um mich herum werden, the more fruitful and productive my life will be. Desto fruchtbarer und produktiver wird mein Leben sein. That's a decision I've made. Das ist eine Entscheidung, die ich getroffen habe. Because the righteous will shine brighter and brighter and brighter. Denn die Gerechten scheinen heller und heller und heller. The righteous is like a tree planted by the water. Der Gerechte ist wie ein Baum gepflanzt am Wasser. He's going to bring fruit even in dry times. Er wird Frucht bringen, sogar in trockenen Zeiten. So for the wise disciples of Jesus, für die klugen Jünger Jesu, the bad times that are ahead of us are going to be way better times. Werden die schlechten Zeiten vor uns sehr viel bessere Zeiten sein. Our Karen is so amazing. Unsere Karen ist so fantastisch. Down all of the points. Sie hat alle Punkte aufgeschrieben. I'm sure she's gonna make something really good with that. Ich bin sicher, sie wird etwas wirklich Gutes daraus machen, das für euch verfügbar sein wird. Guys, thank you so much for being here with us. Leute, vielen Dank, dass ihr hier mit uns wart. Ich habe mich gefragt, wie viele Leute wohl hier sein werden. Es waren sehr viele. Yeah, we have like right now we have about 640 people here. Ja, wir haben in diesem Moment gerade etwa 640 Leute hier. It's been really wonderful to share with you. Es war wirklich wunderbar, das mit euch zu teilen. So much that I realized I missed the life. So sehr, dass ich feststellte, ich habe die Lives vermisst. We'll see you guys. Wir sehen euch, Leute.